Im russischen Bahnhof Oke Anskaya wurde ein Schild über Russlandreise von Genossen Kim Jong-il angebracht. Auf dem Schild ist die Aufschrift der Generalsekretär der Partei der Arbeit Koreas und Vorsitzende des Verteidigungskomitees der Demokratischen Volksrepublik Korea, Genosse Kim Jong-il, hielt sich am 23. August 2002 während seines Besuchs im Fernosten Russland im Bahnhof Oke Anskaya auf, in koreanischer und russischer Sprache zu lesen. Am 28. April wurde das Schild eingeweiht. Zugegen waren dabei die Persönlichkeiten der Zweigstelle der Region Primorsk von der Partei Einiges Russland, der Administration der Region Primorsk und der Vertretung des russischen Außenministeriums in Vladivostok, die Massen sowie der Generalkonsul und die Konsuln der DVK in Vladivostok.